Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um den zweiten der Sendungen gehen. Um die Stadt Paris geht es, und das sind Briefe von Anneliese Schmidt, geschrieben unserer Mitarbeiterin und meiner Mutter. Und dieses sind die Jahre, die meine Eltern in Paris verbracht haben, viele, viele Jahre. Und das fing an mit dem Jahr 1980. Letzte Woche habe ich Ihnen die Briefe von 1980 und 81 vorgelesen, Auszüge davon. Und diese Woche soll es um die Stadt wiederum gehen. Und jetzt ist es natürlich klar, die Familie ist dort schon länger. Und auch wenn viele kommen und gehen, es ist eine Stadt, die einen nie wieder loslässt. Und so beschreibt Anneliese Schmidt die Stadt und die Dinge, die dort vor sich gehen. Die Menschen, die reinfahren in diese Stadt und dort ein wenig verweilen, vor allem bei ihnen, und dann auch wieder gehen müssen. Und natürlich, dieses ständige Kommen und Gehen ist dem Beruf meines Vaters zu verdanken, der bei der deutschen Vertretung bei der OECD gearbeitet hat in Paris, und das noch viele Jahre, dann weiterhin Paris als sein Ziel, als sein Traum, als sein Zuhause erklärt hat. Und meine Eltern haben dort noch über Vaters Pension hinweg lange gelebt. Paris ist eine Stadt, von der man träumt, eine Stadt, die es auch zu besuchen lohnt, und zwar auch schon für ein paar Tage. Das heißt, man fährt heutzutage von Frankfurt aus nur 4 Stunden nach Paris. Das war früher nicht der Fall, aber meine Eltern waren auch sehr viel auf Reisen. Das heißt, wenn die Stadt und die Menschen in der Stadt im Sommer unterwegs waren und viele, viele Touristen diese Stadt bevölkerten, dann waren meine Eltern oftmals auf hoher See, auf einem der schönen Schiffe, die um die Welt fahren. Und dort haben sie dann auch wesentlich mehr erlebt, außer Paris noch vieles dazu. Ich freue mich, wenn ich Ihnen die schönen Beschreibungen von Anneliese Schmidt über ihr Leben in der Stadt Paris und auch später einmal wahrscheinlich noch die Leben in diesen wunderbaren Reisen auch schildern kann. Und natürlich auch so spezielle Dinge wie die Passagen in Paris, die meine Mutter beschrieben hat. Diese Gänge durch die Stadt Paris nahmen immer wieder zu, das heißt, immer wieder entdeckten sie etwas Neues. Und wir können es jetzt mit ihnen zusammen entdecken. Die Stadt damals, 1982, aber vielleicht auch vieles, was da sich nicht verändert hat, und vieles, was damals noch sehr neu war und jetzt als selbstverständlich gilt, wie zum Beispiel der Centre Pompidou, der ja erst 1977 eingeweiht wurde und jetzt eines der großen Kunstzentren der Stadt Paris ist, aber natürlich auch der Louvre, der immer und immer wieder ein Anziehungspunkt für alle ist. Und für Sie natürlich ein virtueller Gang jetzt durch die Stadt Paris. Ich darf Sie dazu einladen und mit den Worten von Anneliese Schmidt Sie natürlich auf diese Spaziergänge durch die Stadt Paris und durch die Geschichte dieser Stadt mitnehmen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, und ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude bei unserer Sendung. Paris rief und viele, viele kamen. Im November 1982 von Anneliese Schmidt geschrieben und vorgelesen von Susanne Nielsen, ihrer Tochter. Kaum zu glauben, dass es erst 2 Jahre her sind, seit wir nach Paris zogen. In diese faszinierende Stadt, die uns nicht mehr loslässt, obwohl das Leben so ungeheuer anstrengend und kompliziert ist und deren Größe und Schönheit mir besonders dann immer wieder bewusst wird, wenn wir von einer unserer zahlreichen Reisen hierher zurückkehren. Die architektonische Vielfalt mit ihren unverwechselbaren Stadtbildern ist ein immer neues Erlebnis. Auch wenn so manches im Laufe der Zeit zerstört wurde, wie zum Beispiel das Gebiet der Markthallen oder des Bahnhofes Montparnasse, gibt es doch noch unzählige Ausblicke, en gros und en détail, auf Straßen und Quartiere, die ihren ursprünglichen Charakter bewahrt haben. Mit den aus hypermodernen Konstruktionen neu entstandenen Komplexen hat man ohne Zweifel interessante Begegnungsstätten geschaffen. Das Centre Pompidou konnte jetzt zum Beispiel seinen 40-millionsten Besucher seit der Gründung 1977 willkommen heißen. Auch das Forum mit seinen schicken Laden- und Restaurantetagen wuchs in diesem Jahr zu noch größeren Ausmaßen in die Höhe und gibt dem gesamten Stadtteil mehr und mehr ein völlig anderes Gesicht. So wirken die weitläufigen Parks mit ihren gepflegten Anlagen wie Oasen des Friedens. Abseits von großen Getriebe ist es ein Genuss, sich zwischen Blumenrabatten und duftenden Rosenbüschen an Brunnen, Teichen und unter uralten, schattenspendenden Bäumen zu erholen. Aber auch mitten in der Stadt begegnet der Spaziergänger oftmals völlig unvermutet stillen kleinen Plätzen mit ebenso kleinen Lädchen und reizenden Restaurants, durch deren Weinlaub verhangene Butzenscheiben er weißgedeckte, kerzenbeleuchte Tische mit blitzsauber geputzten Gläsern und hübschem Geschirr entdecken kann. In der Colombe zum Beispiel, einem winzigen gotischen Haus nahe der Notre Dame, speist man unter gurrenden weißen Zwergtäubchen und bei Musik aus dem 18. Jahrhundert, während der Hausherr im dunkelblauen Anzug die Holzscheite auf das Kaminfeuer nachlegt. Am Place Dauphine zwischen Pont Neuf und Justizpalast hat man die Qual der Wahl. Will man in einem der kleinen Restaurants, wo meist ein sehr pariserisches Publikum anzutreffen ist, die Güte eines der 5-Gänge-Menüs testen? Kaum ein Großstadtgeräusch dringt bis zu dieser Holzkohlefeuer-Idylle auf dem Westzipfel der Ile de la Cité, während auf der anderen Seite der Seine der Lärm selbst die abendlichen Kirchenglocken noch verschluckt. Trotz des brausenden Verkehrs jedoch ist die Luft besser als ihr Ruf. Relativ selten liegt der bekannte blaue Dunst über dem Häusermeer. Sprichwörtlich ist der Pariser blaue Himmel, der sich über die grauen, blauen Dächer spannt, die mit ihren winzigen tönernen Schornsteinen, den Kaminen, Luken, Stützbalken und unzähligen Fernsehantennen bizarre Silhouetten bilden. Man muss schon eine geraume Zeit hier leben, um die Poesie aus dem täglichen Chaos, den Charme unter dem Schmutz herauszufinden. Man darf sich nicht beeindrucken lassen von Hast und Arroganz des Großstädters, von Streiks, die den Alltag durcheinanderbringen, dem schrecklichen Lärm und Verkehr, nicht von Terror und Attentaten. Wer Angst hat, ist hier fehl am Platze. Unauffällig leben heißt die Devise. Wer auffällt, bringt sich in Gefahr. Mit der Zeit bekommt man einen Blick für Bettler und Diebe. Allein 21.000 Autos werden jährlich in Paris gestohlen. Ein 10-jähriger Zigeunerjunge verübte mit seinem Komplizen in der Metro nicht weniger als 150 Überfälle. Die Zahl der speziell mit der Metroüberwachung beauftragten Polizisten wurde auf 300 erhöht. An der Spitze eine 28-jährige Kommissarin, die ihre Beamten mit Funkgeräten teilweise im Zivil auf die Pirsch schickt, bei einer Zahl von 227 Stationen und 4,5 Millionen Passagieren, die sich täglich durch die unübersichtlichen Fußgängertunnels wälzen, eine fast unlösbare Aufgabe. Schon so manche der 2-Mann-Patrouillen wurden von meist jugendlichen Banden verprügelt. Und wenn man Pech hat, gerät man selbst noch in eine solche Auseinandersetzung mit hinein. Besonders nach Geschäftsschluss können Taschendiebe sich im dichten Gedränge der Öffentlichkeit, der öffentlichen Verkehrsmittel, wie im Schlaraffenland fühlen. Auch wir haben schon trübe Erfahrungen gemacht, konnten uns jedoch bisher erfolgreich wehren. Wir regen uns auch nicht mehr auf, wenn wir Kontrollpapierschnipsel im Schlüsselloch oder unter der Fußmatte finden. Einbrüche sind an der Tagesordnung. Immer neue Tricks werden ersonnen, um sich gegenseitig zu überlisten. Angefangen von raffinierten Türschlössern bis zu Alarmanlagen, die ständig zur Unzeit losgehen, was wiederum von der Einbrechergilde geschickt einkalkuliert wird. Das Beste wäre, man hinge sein Herz erst gar nicht an den ganzen bürgerlichen Ballast. Aber natürlich, gerade bei unserem unsteten Leben, bedeuten die persönlichen Sachen ein Stückchen Heimat, obwohl wir uns eigentlich schon länger bemühen, unseren Haushalt mehr und mehr zu verkleinern, um Hände und Kopf für die Dinge freizuhalten, die uns im zunehmenden Alter wichtiger und interessanter werden. Mir zum Beispiel bedeutet der neu hinzugewonnene Bekanntenkreis sehr viel. Während Otto nämlich an jedem neuen Dienstort automatisch seine Leute trifft, ist es für mich gar nicht so einfach, einen bleibenden Kreis zu finden, der nicht mit Ende der dienstlichen Verpflichtungen aus meinem Gesichtsfeld wieder verschwindet. Die Tatsache allerdings, dass diese Stadt eine solch unglaubliche Anziehungskraft ausübt, lässt auch unsere alten Kontakte nicht abreißen. Nie zuvor hatten wir so viele und so lieben Besuch wie in diesen 2 Jahren. An Paris scheint einfach kein Weg vorbeizuführen. Inzwischen sind wir auch schon halbwegs routinierte Fremdenführer und haben gewisse Sommer-, Winter-, Sonnen-, Regen-, Tag- und Nachtprogramme in unserem Repertoire. Da Otto und ich ohnehin ständig auf Entdeckungstouren gehen, werden wir auch immer wieder fündig und können neue Varianten in unser Programm mit aufnehmen. Im Winter, im Januar 1982, herrschte in Paris winterliche Kälte. Die Seine führte Hochwasser, das bis zu 2/3 in die Brückenbögen hineinreichte und nicht nur die Uferschnellstraßen überspült hatte, auch die Metro musste teilweise geschlossen werden. Mitte des Monats hatten sich die Wetterverhältnisse derart verschlechtert, dass Menschen und Autos gleichermaßen auf den vereisten und verschneiten Straßen der Innenstadt herumschlitterten. Zahlreiche Unfälle waren die Folge, da hier offenbar niemand auf Schneeräumemaßnahmen eingerichtet ist. Am 14. Januar erreichte der Seine-Spiegel das Maximum, Zementmauern wurden errichtet, um die höher gelegenen Straßen zu schützen. Aber schon 3 Tage später hatten die Restaurants in der Rue de Rivoli ihre Tischchen vor die Tür gestellt und wir wärmten uns bei einem Café in strahlender Wintersonne. Ein Kostümfest im Hause unseres Kollegen erinnerte an die beginnende Karnevalszeit jenseits der Grenze, mit Ausnahme von Nizza in Frankreich so gut wie unbekannt, dieses Fest. Von Balkan bis Fernost, von Eulenspiegel bis zu besonders hübschen Bräugel-Originalkostümen war alles vertreten. Die Vierbeiner der Gastgeberin, einer lustigen Tierärztin, kläfften und schwänzelten zwischen den Tanzenden umher und sprangen mit Riesensätzen in die Arme der Herrin, wenn das Gedränge allzu groß wurde. Wie von Geisterhand schien sich das Buffet während der ganzen Nacht immer wieder aufzufüllen und der Champagner floss in Strömen. Eine Woche lang besuchte unser Sohn uns mit seinem Freund und die beiden hatten Zeit, mit uns die Stadt zu durchstreifen und unsere kleinen Lieblingsrestaurants im Quartier Latin und Saint-Germain zu besuchen, wo man Tischchen an Tischchen bei Kerzenlicht auf Tuchfühlung sitzt und wo mit Vorliebe die Franzosen speisen. Denn leider werden immer mehr von diesen typischen und für heutige Verhältnisse immer noch preiswerten Lokalen durch Fastfood, McDonald's, Burger King und wie sie alle heißen, ersetzt, womit viele Touristen verständlicherweise am besten zurechtkommen. Nobelrestaurants sind selbst bei den Parisern nicht mehr gefragt. Maxims, seit einiger Zeit im Besitz von Pierre Cardin, sei leer, so sagt man. Die stets mit weißen, undurchsichtigen Gardinen verhüllten Fenster verwehren einem den Blick ins Innere. Aber der uniformierte Cerberus scheint sich entschieden zu langweilen. Da hat ein Restaurant wie zum Beispiel Pizza Opera, wo man keineswegs nur 15 verschiedene Pizzasorten auf der Speisekarte findet, ganz andere Sorgen. Wie bringt man all die noch vor dem Eingang geduldig Wartenden in den auf 2 Etagen verteilten Räumen unter? An manchen Abenden wird vor der Tür Sangria frei Haus eingeschenkt oder ausgeschenkt und irgendwann gibt es immer wieder Platz. Tout s'arrange, alles arrangiert sich. Noch um Mitternacht werden vorzügliche Steaks mit Folienkartoffeln, Sour Cream und Nusssalat auf soliden Holzbrettern serviert. Den guten Bordeaux en Carafe und die herrlichen Desserts nicht zu vergessen. Das Geheimnis dieser Art Restaurants liegt in der prompten und guten Bedienung und der Qualität bei angemessenen Preisen. Sie sind beliebt bei den eiligen Städtern, die mit Zeit und Portemonnaie ökonomisch umgehen müssen. Mit den ersten Frühlingstemperaturen im März hielt eine Amsel Einzug in die bescheidenen Baumkronen des Schulhofes nebenan. Lange blieb sie unserer Nachbarschaft treu und weckte uns mit ihren einsamen Liedern, ohne jemals Antwort von auch nur einem einzigen ihrer Artgenossen zu erhalten. Die Birken in den hinteren Gärtchen wurden wieder grün, obwohl sie kaum noch Nahrung in dem durch Kanalarbeiten zerwühlten Boden fanden, über den später im Sommer wenigstens ein humaner Wickenteppich kroch, so dass die Kaninchen der Concierge genügend Grünzeug fanden. Mit dem ständigen Wechsel der kleinen, teuren Boutiquen in der Avenue Victor Hugo um die Ecke verschwand schließlich auch unser Eremit mitsamt seinem Kartonhaus, der jahrelang in einer unbenutzten Toreinfahrt sein Dasein fristete. Auch die originelle Zeitungsfrau in der Rue Lauriston hat ihr Geschäft aufgegeben. Eines Tages lag der ganze Laden Mist auf der Straße und mit der neuen Besitzerin ist auch Ordnung eingekehrt, so dass ich mir nicht mehr selbst die Zeitungsbündel aufschnüren muss, um das einzige Exemplar der FAZ zu finden. Zum Bäcker in der Rue Copernic geht man seit den neuen Terroranschlägen auf jüdische Einrichtungen unter noch strengeren Polizeischutz, zumal Synagoge und libanesische Botschaft nebeneinander liegen. Eines Morgens fehlte eine kostbare Platane an unserer Straßenecke, nur noch der hohle Stumpf ragte aus dem Asphalt heraus. Zwei wilde Autofahrer hatten sie umgefahren und selbst dabei ihr Leben gelassen. Als Großstädter hat man ein besonderes Verhältnis zu Pflanzen und Bäumen. Sie sind etwas Kostbares für Mensch und Tier gleichermaßen. So mischt sich in das tägliche Ärgernis mit dem berühmten Häufchen auch den Bürgersteigen ein gewisses Verständnis für die armen Hunde, die zwar manchmal einen Stammbaum mit Urkunde besitzen mögen, aber nur allzu selten einen vernünftigen Baumstamm, an dem sie mit Genuss herumschnuppern können. Mittlerweile hat nun aber die Stadtverwaltung ihr Versprechen wahrgemacht und Spezialmotorräder in den Dienst gestellt, die im 20-Kilometer-Tempo über die Gehsteige zuckeln und mittels Putzmaschinen die verschmutzten Stellen sauber bürsten und aufsaugen. Auch hat man neuerdings anstelle der berüchtigten Pissoirs schicke Toilettenautomaten aufgestellt, vor denen man nicht selten belustigte oder gar ratlose Bedürftige beobachten kann, die mit bangem Blick die Instruktionen über Preise und Dauer der Benutzung zu entziffern versuchen. Da hat es das Gewürzeselchen, das man täglich mit seinen Lavendelkörben vor den großen Warenhäusern am Boulevard Haussmann anzutreffen pflegt, doch wesentlich einfacher. Wenn sein Herr Mittagspause macht, führt er sein Grautier zum Auto, lässt es auf der rechten Seite, wo sich vorsorglich kein Sitz mehr befindet, einsteigen, schnallt ihm einen Eimer unter den Hinterbauch und ab geht die Fahrt. Freilich mögen fotogene Momente wie diese den vielen Touristen entgehen, die Wochenende für Wochenende mit ihren Reisebussen im Schnellgang durch die Stadt geschleust werden, nachdem sie ihr Hotelzimmer kurz eingenommen und das vorausbestellte Essen heruntergeschlungen haben. Auch wenn die Reiseunternehmen sich noch so bemühen, die verschiedensten Programme gestrafft durchzuführen, sei es eine Rundfahrt durch das historische Paris, ein Fußmarsch über den Montmartre oder eine nächtliche Beleuchtungsfahrt auf der Seine mit anschließendem Kabarettbesuch, alles ist durch den Riesenverkehr zeitlich eingeengt. Kein Wunder also, wenn Pannen passieren und so mancher nur einen geringen Teil dessen zu sehen bekam, was er sich vorgestellt hat. Wie viele hoffen vergebens auf einen Opernbesuch, ohne natürlich die Leiden selbst der Einheimischen zu ermessen. Viel Zeit und Geduld muss man nämlich auf die Kartenbeschaffung verwenden. Und dies besonders dann will man sich die Rosinen herauspicken, denn kaum einer der Weltberühmten fehlt in der meisten großen Zahl derer, die jedes Jahr hier auftreten. Meist sitzen wir hoch oben im Olymp, der großen Theater- und Konzertsäle, dafür umso öfter, wo die Plätze nicht nummeriert sind und man gut zu Fuß sein muss, will man gleichzeitig mit den behenden jungen Leuten die obersten Stufen erreichen, um auf diese Weise noch einen Sitz avec Visibilität zu erwischen. Andernfalls macht man es sich auf der Treppe so bequem wie möglich. Dort oben herrscht Klassengeist unter Kennern, was meist von den Künstlern mit einer aufwärts gerichteten Extraverbeugung honoriert wird. Hauptsächlich montags ist Kinotag in Paris, wenn man die Karten zu ermäßigten Preisen erhält. Lange Warteschlangen bilden sich vor den Kassen, die keine Sekunde früher öffnen als notwendig, was der Kinobesucher mit Gelassenheit hinnimmt, wohl wissend, dass sich sogleich alles wie am Schnürchen abwickeln wird. Es gibt kein deutsches Gedränge und in kürzester Zeit kommen alle hinein. Noch immer wirbelte Anfang April ein kalter Wind den Staub durch die Straßen und auch zum Osterfest fand der Frühling in Paris nicht statt. Vielmehr waren die Bäume noch kahl und es herrschte Pelzmantelwetter, obwohl die Schaufenster schon seit Wochen mit den neuesten Kreationen der Frühjahrsmode lockten, deren Preise jedoch von Saison zu Saison so exorbitant in die Höhe klettern, dass man sich fragen muss, wer all dies eigentlich kaufen soll. 200 Angestellte des Hauses Hermès zum Beispiel demonstrierten vor dem Geschäft für bessere Gehälter, die bisher weit unter der Summe einer einzigen Handtasche ihres Modehauses liegen. Verständlich also, dass die Pariserin erst dann in Kaufaktion tritt, wenn zum Zeitpunkt der Ausverkäufe mit reelleren Zahlen kalkuliert wird. Als die berühmten Couturiers noch immer Frankreichs beste Repräsentanten in der Welt, scheint das wenig zu kümmern. Jahr für Jahr ersinnen sie immer wieder neue Trends, die ein ganz spezielles Publikum ansprechen sollen. Augenblicklich finden sich Pluderhosen und Goldbepaspeltes in allen Kollektionen. Und auch die Stoffhersteller haben die Zeichen der Zeit erkannt. Es glitzert verdächtig orientalisch. So versteht es sich fast von selbst, dass die Haute-Couture-Modelle vielfach mit Petrodollars bezahlt werden und so mancher Wüstensohn sein Harem hier einkleidet. Aber auch die Japaner sind in der Rue du Faubourg Saint-Honoré, der Avenue Montaigne und Georges V, den Straßen der Modemacher anzutreffen. Hübsch anzusehen sind ihre Damen in unauffällig eleganten Seidenkleidern und Blazern. Einer, der es besonders verstand, dezente, tragbare Mode zu machen und dessen Kollektion zu sehen, ich Gelegenheit hatte, als meine amerikanische Freundin mich hierzu in die schöne amerikanische Botschaft nahe des Élysée-Palastes mitnahm, war Pierre Balmain. Nie hätte ich auch nur geahnt, dass dieser Grand Seigneur mit dem wachen, jungen Augen bereits todkrank seine Modelle präsentierte, um 3 Monate später, während er noch im Krankenhaus an seiner Herbstkollektion arbeitete, 68-jährig zu sterben. Gewiss hätte auch er Genugtuung darüber empfunden, dass Mitterrands ungestümer Kulturminister Jacquelin keinen geringeren Rahmen als den Hof des Louvre dazu ausersehen hatte, unter einem großen Zeltdach die in Anwesenheit der Couturiers, Kreateure und Stilisten die Mode zur Kunst zu erheben. Am 22. April verwüstete ein Sprengstoffattentat die Rue Marbeuf an den Champs-Élysées. Eine Tote, 63 Verletzte, zerstörte Häuserfronten, zerfetzte Autos, die Straße ein Scherbenteppich, das übliche Bild. 2 Tage später konnte man in großer Aufmachung an den Zeitungskiosken Folgendes lesen: Rue Marbeuf, Paris Match Spezial. Toutes les photos de l'attentat en couleur. Will man sich auf offener Straße nun nicht ständig irgendwelchen Gefahren aussetzen, denen man als zufälliger Passant überall begegnen könnte, gibt es für müßige Spaziergänger, besonders geeignet an Regentagen, überdachte alte Passagen, die zu entdecken es sich wirklich lohnt. 20 von ihnen existieren noch. Sie entstanden zwischen 1822 und 1840 und werden heute mit ihren vielen winzigen Lädchen, die hauptsächlich altmodisches Antiquariat beherbergen, den Teestuben, Buchhandlungen und Druckereibetrieben weitgehend wiederhergestellt. Les Dames du Château de la Muette, eine Gruppe von Ehefrauen der OECD-Angehörigen, lud zu einer Promenade durch diese reizvollen Galerien ein. Und hätte man sich dort getroffen, dann wäre man vielleicht nicht an einem Tag mit einem Besuch eingeregnet und dann im Louvre gelandet zwischen Mona Lisa, Venus von Milo, Napoleon zu Pferde und monströsen Rubensweibern, wo man wenigstens einige Worte wechseln konnte. Nachdem Paris und zahlreiche andere französische Städte mit Flaggenschmuck, Militärparaden, Kranzniederlegungen und Gedenkmessen der deutschen Kapitulation am 8. Mai gedacht hatte, stellte sich übergangslos der Sommer ein. Das Thermometer kletterte von 10 auf 27 Grad. Just an diesem Tag hatten wir 10 Dinnergäste und ich litt über meinen Kochtöpfen. Gerade noch rechtzeitig konnte ich das Geschirr wieder verstauen. Da gingen wir schon wieder auf eine Reise. Im Mai zurückgekehrt, gab es vor allem das Prachtwetter, das zum Gelingen von Querfeldeinmärschen beiträgt. Essen um uns herum, die Künstler am Montmartre, Touristenhunde und Clochards, der Mond schien durch die Bäume und allgegenwärtig strahlte der gewaltige Zuckerbau der Sacré-Cœur im Scheinwerferlicht. Kultusminister Jacquelin Charmanter Feuerkopf, wie ihn die Presse nannte, Jurist und Theater mit der Theatererfahrung, bemüht um Kulturaustausch und mehr Investitionen in die Förderung von Intelligenz, erklärte den Sommeranfang, den 21. Juni, zum Tag der Musik. Für eine Stunde waren alle Hobbymusiker mit ihren Instrumenten auf die Straße gebeten worden, um für ihre Nachbarn aufzuspielen. Rundfunk und Fernsehen sollten das spontane Musizieren, das größte musikalische Ereignis, das jemals veranstaltet wurde, über das gesamte Land verbreiten. Als Otto und ich um 21 Uhr in den pittoresken Marais-Quartier aus der Metro auftauchten, hatte gerade eine muntere Hausfrauenrunde ihre Trompeten und Posaunen zum Halali angesetzt und blies fröhlich, was die Spucke hergab, während auf dem Marktplatz von Saint-Catherine ein Kammerorchester mit wechselnden Solisten klassische Musik spielte, hatte sich auf dem Platz an der Rue de la Baie Mini der Kirchenchor vor seinem Gotteshaus versammelt. Das Publikum machte es sich auf den Sandkastenrand des Gemeinschaftsplatzes bequem und selbst die Clochards lauschten aufgeräumt bei ihrer Pulle. Das über die Maßen geräuschvolle Happening auf dem Platz de Centre Pompidou hatte gewiss nichts mit der Idee des Abends zu tun. Eine phonstarke Gruppe von Nichtskönnern rackerte sich mit zahlreichen pfeifenden Verstärkern in die Nerven der Vorbeikommenden, während Gruppen von Säufern auf den Steinen lungerten, überall dort übelriechender Dreck verbreitend, wo sie als Dauerwegelagerer anzutreffen sind. Schwarze Buschtrommler, um die sich große Menschengruppen formierten, heizten die Emotionen an. Alte Leute irrten zwischen instrumentbehangenen Musikern herum, die sich nach erfüllter Kulturmission noch ein wenig ausruhen wollten und vermutlich, wie wir, den falschen Ort gewählt hatten. Kurz darauf hatte ich Lola Beltran, eine fast schon legendäre mexikanische Folklore-Sängerin, mit ihrem großen Auftritt im Olympia, zudem ein fernsehwirksames Jet-Set-Publikum geladen war, gesehen. Begleitet auf Trompeten, Gitarren und Geigen von ihren schwarz-silber kostümierten Mariachis und angefeuert von begeisterten Zurufen aus den hinteren Reihen, schluchzte die schöne Lola, ganz in Rosa gehüllt, ihre berühmten Lieder, um zum Schluss mit großer theatralischer Gäste singend in den Zuschauerraum herabzusteigen, die entgegengestreckten Hände zu berühren und eine Rose an die hübscheste Dame in der ersten Reihe, ihrer von Fürstenberg, zu verschenken, die sie aus dem Bühnenbouquet gepflückt hatte. Als Otto und ich ihr in der Garderobe unsere Aufwartung machten, erinnerte Lola sich liebenswürdig an unsere sehr entfernten deutsch-mexikanischen verwandtschaftlichen Bande. So ein kühles Lüftchen wie am Montmartre bei einem Nachtessen, das hätten wir auch am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, gut gebrauchen können, als wir uns nach 20 Uhr unter das Volk mischten, das sich wie in einer Heringsbüchse vom Arc de Triomphe bis zum Place de la Concorde drängelte, um die Militärparade und das anschließende Feuerwerk mitzuerleben. Dieses Mal war alles anders. Der offizielle Teil der Feierlichkeiten war in die späten Abendstunden verlegt worden. Zahlreiche Scheinwerfer erhellten die Szene und aus den Lautsprechern ertönte unentwegt Militärmusik. Ob es nun an der offenkundigen Politisierung oder den extremen Temperaturen lag, richtige Feiertagsstimmung wollte sich auf den Straßen von Paris nicht einstellen. Als Präsident Mitterrand im offenen Wagen stehend die Champs-Élysées entlangfuhr, machte sich die schlechte Laune des Publikums in unüberhörbaren, ganz spontanen Pfiffen und Buhrufen Luft. Die Frage, wie es nun nach Abwertung des Francs, nach Lohn- und Preisstopp weitergehen soll, hat um sich gegriffen und die Befürchtung, dass die Zukunft aus 7 mageren Jahren bestehen könnte, ließ jetzt in der Zeit der Rosen, dem Symbol der Sozialisten, keine Illusionen zu. Nachdem die Parade vorübergezogen war, warteten 10.000 von Parisern zunächst vergeblich auf das vom Bürgermeister Chirac versprochene Feuerwerk am Arc de Triomphe, das, wie es offiziell hieß, aus Sicherheitsgründen erst mit einer Stunde Verspätung um 1 Uhr begann. Niemand glaubte die Begründung so recht, denn man wusste um die Kontroversen des beliebten Bürgermeisters mit der Regierung. Mit geschwollenen Füßen und durstigen Kehlen trafen wir uns zu Hause noch zu nächtlicher Stunde auf ein kühles Blondes, was dann auch wieder einmal Abschied nehmen hieß von den Kindern, die nun zurückgingen in ihre Heimat bzw. ihren Studienort. Wenn nur nicht dieses Abschiednehmen immer wäre. Jedes Mal wieder sitzt es mir in der Magengrube und als Kloß im Hals, während ich die Betten abziehe und all die kleinen Dinge, die uns an den Besuch erinnern, an ihren gewohnten Platz zurückräume. Vieles fällt mir meist zu spät ein, was ich noch sagen wollte und was ich nicht hätte sagen sollen. Das nagt an meiner Substanz. Nach einem Herbst mit vielen Besuchen, mit einer Verlobung unserer Tochter und einem Familientreffen dort in Deutschland, nahe Heidelberg, war dann der Winter gekommen und seit Beginn dieser Woche ist das bevorstehende Fest, nämlich Weihnachtsfest, in allen Schaufenstern sichtbar geworden. Wenn auch der Front nicht mehr so locker sitzt, scheint die Kauflust doch ungebrochen. Im Übrigen gibt es genügend Geschäfte mit kostbaren Geschenkartikeln für Leute, die schon alles haben. Für dieses Jahr möchte ich die auf der 48-jährigen Schreibmaschine Marke Erika geschriebenen Zeilen weiter senden und uns nun verabschieden von allen denen, die es feiern, ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen und alles Gute zum neuen Jahr. Mit vielen herzlichen Grüßen sind wir in alter Verbundenheit, Anneliese und Otto Schmidt. Gelesen wurde das von mir, Susanne Nielsen, und das ist ein Brief vom Jahre 1982. Ich hoffe, dieser Brief hat Ihnen wieder gut gefallen. Das ist das Jahr 1982 und in diesem Falle waren meine Eltern, Otto und Anneliese Schmidt, in Paris. Mein Vater arbeitete bei der deutschen Vertretung bei der OECD als Wirtschaftsmann und ich freue mich, wenn ich Ihnen die Stadt ein bisschen nahe bringen kann. Ich habe viele der persönlichen Dinge natürlich nicht vorgelesen, denn es geht immer darum, alle zu benennen, wenn man so einen Brief schreibt. Und ich darf Ihnen sagen, dass dieser Weihnachtsbrief 1982 14 Seiten hat und umfasst. Und das war für viele immer ein freudiges Lesen, denn es handelt sich nicht nur um die Menschen, die man getroffen hat, sondern auch die Erinnerungen, die man dann gemeinsam teilt. Die Rückerinnerung an ein Abendessen am Montmartre, einen Spaziergang durch den Louvre oder die Pariser Passagen, je nachdem. Meine Mutter hat auch aus diesen einzelnen Begegnungen, die sie in Paris hatte, beziehungsweise diese Ausflüge, auch weitere Artikel geschrieben, die natürlich sich dann ganz auf das Thema Paris oder Passagen oder Honfleur oder Giverny beziehen und nicht auf die persönlichen Dinge, die man in so einen Jahresbrief hineinbringt. Wir hoffen trotzdem, dass es Ihnen Freude macht und dass Sie so ein bisschen das Leben im Ausland mitverfolgen, das unsere Familie hatte. Ich werde Ihnen hoffentlich mehr davon erzählen können. Im Moment lasse ich das Revue passieren und immer wenn ich Zeilen finde, die ich teilenswert erachte, dann kommen die auch Ihnen als Hörer zugute. Und vielleicht macht Ihnen auch dieses viel Freude. Ich hoffe sehr. Schreiben Sie uns einmal, vielleicht auch von Ihren Erinnerungen an die Stadt Paris. Das würde mich sehr freuen. Und schreiben Sie uns an info@germanradioshow.com. Am Mikrofon, wie immer, Ihre Susanne Nielsen. Und an der Technik natürlich, der das alles möglich macht, ist unser Produzent Bill Davidson. Vielen herzlichen Dank an Bill. Und Ihnen sage ich, bitte seien Sie nett zueinander, freuen Sie sich und vielleicht haben Sie auch Spaß, uns an andere weiterzuempfehlen. Das würde uns viel Freude machen. Tschüss, ciao und bye-bye.